Und sie werden sagen, es hat jetzt keinen Sinn. Die Würfel sind gefallen, der Friede ist dahin. Jetzt müssen wir durch, durchs Meer und durchs Blut. Ganz gleich, was noch kommt, das Schreckliche ist gut. Man kann nicht mehr zurück, so oder so, Tod oder Glück. Doch ich glaube ihnen nicht, kein Wort, sie lügen. Jederzeit wäre Zeit für Frieden. Jederzeit könnte neu beginnen, jeder Mensch sich neu besinnen, jeder Krieger sich entziehen. Auch die Tapferen könnten fliehen. Nicht nur eine Meile mehr, gehen wir 10, wenn's sein muss, 100 für den Frieden. Nicht nur eine Meile mehr, gehen wir 10, wenn's sein muss, 100 für den Frieden. Und sie werden sagen, gerecht ist dieser Krieg, den Guten hilft der Gott zum wohlverdienten Sieg. Geschlagen ist das Böse, noch ehe es an der Macht, und kauend kehren Männer und lachend aus der Schlacht. Der Sieg ist kurz vom Ziel, der Krieg ist wie ein Spiel. Doch ich glaub ihnen nicht, kein Wort, sie lügen. Nur wer Waffen streckt, könnte auch siegen. Nur wer Frieden übt, könnte kämpfen. Nur wer Zeit kein Lügner dämpfen. Denn das Recht hat langen Atem und die Wahrheit träumt in Schatten. Nicht nur eine Meile mehr, gehen wir 10, wenn's sein muss, 100 für den Frieden. Nicht nur eine Meile mehr, gehen wir 10, wenn's sein muss, 100 für den Frieden. Sie werden sagen, Opfer heißt der Sieg. Sterben für die Heimat, das ist ein guter Krieg. Friede, Recht und Freiheit ist ein heilig Gut. Für die bessere Zukunft gebt ihr euer Blut. Für das Höchste, auch wenn's schwer, gebt ihr alles Hohe her. Doch ich glaub ihnen nicht, kein Wort, sie lügen. Das Höchste, was es gibt, wäre Leben. Das Teuerste die eigene Haut, das Wichtigste die kleinen Leut. Ein großes Nein, der Frieden stünde und der Krieg wäre zu Ende. Nicht nur eine Meile mehr, gehen wir 10, wenn's sein muss, 100 für den Frieden. Nicht nur eine Meile mehr, gehen wir 10, wenn's sein muss, 100 für den Frieden. Nicht nur eine Meile mehr, gehen wir 10, wenn's sein muss, 100 für den Frieden.